Ringelgespül. Ringelgespül, Ringelgespül, rund um mich dreht sie sich, dass ich nicht weiß, dreht sie jetzt alles um mich oder dreh ich mich im Gras? Schwindelgefühl, Schwindelgefühl, wandelt's und zaubert's mich, stehre nicht still. Weiß ich nicht, was ich will, finde und finde kein Ziel. Karussell, Karussell, dreht sie so narrisch schnell rund um mich um, dreht mich im Gras herum. Du, ich komm nicht von der Stelle. Grasverkehr, Grasverkehr, weiß nicht, wohin ich gehe. Fuhr ganz verkehrt. Das Grasfahren verwirrt mich sehr. Weiß nicht mehr, wo komm ich her. Weltkugel, Weltkugel, auf der Weltkugel ich um und um. Sie dreht sie rundum und sie zieht ihre Runden um zum.